Schönen guten Abend. Ich bin manchmal erstaunt, wie diszipliniert das Publikum hier ist. Da geht das Licht an, es wird ruhig. Es fühlt sich alles, alle bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Erstmal wunderschön, dass alle hierher gefunden haben. Heute Abend hat einen doch recht ereignisreichen Tag auf den Hamburger Straßen. Aber ist alles gut ausgegangen. Und zwar, ich darf für die Untüchtigen euch alle begrüßen, darf aber auch gleich begrüßen Wiebke vom AK Kritische Asozialität, mit denen wir heute diese Veranstaltung zusammen machen, beziehungsweise wir geben, sind sozusagen Gastgeber für diese eine Veranstaltung aus einer sehr schönen Veranstaltungsreihe. Die Flyer liegen aus, ich glaube, wir werden da auch gleich noch ein bisschen was dazu hören. Heute zu Gast haben wir Yvonne Robel, die sprechen wird zu asozial und arbeitsscheu, Stigmatisierung und Verfolgung im NS. Ich darf, bevor ich abgebe, noch aufmerksam machen auf zwei Veranstaltungen, weil viele, die heute hier sind, sind vielleicht noch nicht oft hier gewesen. Und wir als Untüchter haben ja noch zwei Sonntage, die wir diesen Monat mit Veranstaltungen bestreiten. Wir versuchen auch noch tapfer ein Programm durchzuhalten, dann bis zum 10. Juni, bis zum Beginn des Fußballdramas. Und zwar ist nächsten Sonntag zu Gast Jörg Heiser, der sein Buch Doppelleben, Kunst und Popmusik vorstellen wird. Es wird hinterher ein Gespräch geben mit Steffen Zillig und auch Günter Resnicek wird da sein. Es wird Musik geben und für all diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen fragen, naja, irgendwie Kunst und Popmusik und so weiter, ich würde sagen, es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, was man da an Gewinn rausziehen kann für ein Überdenken von politischen Praxen anhand solcher Veranstaltungen. Dann einen Sonntag später, am 29.04., zur gewohnten Zeit werden wir eine Veranstaltung nochmal haben, zusammen mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, mit dem Titel Ein Krieg von zwei Seiten. Also wir werden so Gast haben Martin Letri und Rinkes Medinka. Das wäre es, was die Veranstaltung betrifft. Und wir können uns heute auch bedanken. Viele haben es gemerkt, es gab keinen Eintritt. Das ist eine geförderte Veranstaltung. Diese 3 Euro, die wir normalerweise verlangen, gehen auch mal komplett an die Referentinnen und Referenten, das heißt, wir haben keine geheimen Konten und nichts, leider. Das wurde uns aber heute alles abgenommen. Deswegen herzlichen Dank dafür und Dankeschön. Ja, okay, dann auch von uns nochmal ein Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die erwähnten Geldgeber sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Rosa-Lux-Stiftung. Danke an die Seite. Und genau, die Veranstaltungsreihe, das hier heute ist die zweite Veranstaltung der Veranstaltungsreihe vom Sozialschmarotzer zum Gossenboss. Asozialität als Konstrukt, Verfolgungsgrund und Hype. Letztes Mal ging es um fehlende Anerkennung und fehlende Entschädigungspraxis von als asozial Verfolgten im Nationalsozialismus. Und nächstes Mal, und zwar am 19. in der Roten Flora, geht es um Kontinuitäten in der DDR. Und die Stigmatisierung und Verfolgung sogenannter Asozialer, genau, in der DDR. Das ist Yvonne Robel, gerade schon kurz vorgestellt, arbeitet in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Eigentlich vor allen Dingen zum Thema Antiziganismus. Und aktuell forscht sie zum Nichtstun. Genau, heute Abend, der Titel wurde schon genannt, zur Verfolgung von sogenannten Asozialen im NS. Die Veranstaltung wird aufgenommen. Wenn ihr später bei der Fragerunde keinen Bock habt, auf der Aufnahme zu sein, sagt kurz Bescheid. Und ich übergebe das Mikro. Okay, ich danke erstmal Wiebke und danke für die Einladung und vor allen Dingen für die Organisation dieser Reihe. Offensichtlich gab es ja einen Bedarf. Ich werde ungefähr 50 Minuten sprechen, habe aber auch zwei Interview-Auszüge mitgebracht, die wir während des Vortrags hören werden. Und wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir im Anschluss dann durchaus eben für Fragen, Kommentare, Diskussionen aus dem Publikum gern öffnen würden. Beginnen möchte ich gerne nochmal mit einer Geschichte, die wir letzte Woche für diejenigen, die da waren, oder am Montag, die kurz erwähnt wurde, nämlich eine Geschichte, die sich vor 2 Jahren ungefähr hier, also Geschichte in Hamburg, eine Diskussion, die sich in Hamburg zugetragen hat, in einer gewissen Weise, nämlich die sich mit der Beschriftung der oder mit der Sprache auf Stolpersteinen in Hamburg befasste. Die Taz hatte damals über Liane Lieske berichtet, die in Hamburg-Hohenfelde über einen Stolperstein gestolpert war, sozusagen, der an ihre Großmutter erinnerte. Darauf hieß es unter anderem, hier wohnte Erna Lieske, Jahrgang 1900, Gewohnheitsverbrecherin. Letzteres war mit einfachen Anführungszeichen markiert. Der Stein war 2011 auf Initiative eines anonymen Spenders verlegt worden. Erst mehr als 2 Jahre später stieß dann die Enkelin der 1943 in Auschwitz ermordeten Frau auf den Stein. Als es sich über die Verwendung der diffamierenden Bezeichnung Gewohnheitsverbrecherin bei den Organisatoren der Stolpersteine beschwerte, hörte sie zunächst sehr ausweichende Kommentare. Zwischenzeitlich hieß es offensichtlich noch, dass sie eine Neuverlegung eines neuen Steines mit einer anderen Sprache selber zu finanzieren hätte. Später nach kritischer Nachfrage durch die Taz unter anderem wurde der Stein allerdings ersetzt. Heute heißt es auf dem Stein in Anführungszeichen unter anderem Schutzhaft und Sicherungsverwahrung. Für die Taz war diese Begebenheit 2014 der Anlass, generell die Sprache oder die Verwendung von Tätersprachen auf Stolpersteinen zu skandalisieren in einer gewissen Weise. Sie verwies dabei auf weitere Steine in Hamburg, die unter anderem die Begriffe Rassenschande, nochmal Gewohnheitsverbrecherin oder Volksschädling als Inschrift beinhalten. Auf Nachfrage der Taz bei Gunter Demnig, dem Erfinder des Stolpersteinprojektes, antwortete dieser nur, dass jeder normale Mensch begreifen würde, dass bei solcher Bezeichnung etwas nicht stimme, dass ja auch diese einfachen Anführungszeichen darauf hinweisen würden und dass diese Begrifflichkeiten letztlich so in den Akten vorgegeben seien und er die nur verwende. Zahlreiche Interviewpartnerinnen, vor allem aus der Wissenschaft, die dann die Taz und auch die Zeit, die darüber ebenfalls berichtete, interviewte, waren allerdings anderer Meinung und betonten, dass die Verwendung solcher Begrifflichkeiten von also Stigmatisierung quasi in der Gegenwart permanent reproduzieren. Auf der Homepage des Stolpersteinprojektes sind diese Begriffe inzwischen verschwunden, auch für diese anderen Steine, die ich kurz gerade erwähnt hatte. Da wird mehrheitlich heute von Schutzhaft gesprochen. Warum ich das hier zu Beginn erzähle, hat mehrere Gründe. Zum einen, um zu illustrieren, dass es durchaus immer wieder mal kleinere erinnerungspolitische Debatten um dieses Thema der als asozial Verfolgten gibt. Zum anderen werfen aber genau diese Debatten Fragen nach dem vorhandenen Wissen über dieses Kapitel nationalsozialistischer Verfolgung auf. Also man könnte fragen, kann tatsächlich, wie der Künstler Gunter Demnig das annimmt, auf ein kritisches Verständnis gehofft werden? Oder sind Stigmatisierungen, wie eben dieser Gewohnheitsverbrecherin-Begriff, bis in die Gegenwart viel zu wirksam, um ein solches kritisches Stolpern vorauszusetzen? Schließlich verweist der Austausch der Begriffe von der Gewohnheitsverbrecherin zur Schutzhaft auf ein grundsätzliches Problem, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir über NS-Verfolgung sprechen, nämlich, dass wir immer wieder auf Tätersprache zurückgreifen, und das gilt letztendlich auch für den Begriff der Schutzhaft. Was dieser Austausch aber auch deutlich macht, ist, dass die Verfolgung sogenannter Asoziale mit ganz unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Bezichtigungsgründen verbunden war. Und damit möchte ich mich heute in meinem Vortrag auseinandersetzen. Im ersten Schritt werde ich deswegen noch mal etwas breiter auf den Begriff asozial eingehen und fragen, was sich eigentlich alles dahinter verbergen konnte und welche Folgen das hatte. Im zweiten Schritt frage ich dann danach, wer über den Inhalt der Begrifflichkeiten eigentlich entschied und welche Handlungsspielräume einzelnen Akteuren dabei zukamen. Im dritten Schritt werde ich dann zumindest kurz nach Phasen innerhalb der Verfolgung fragen und eine zunehmende Radikalisierung während der Jahre 33 bis 45 nachzeichnen. Im vierten Schritt gehe ich dann auf die Situation der als asozial Verfolgten in den Konzentrationslagern ein. Und am Schluss werde ich nochmal kurz auf die Frage des Erinnerns und Erzählens zurückkommen und so ein bisschen auch nochmal den Bogen zu der letzten Veranstaltung, die Diskussion über Entschädigungen und Möglichkeiten des Erinnerns, schlagen. Zum ersten Punkt, den Begrifflichkeiten. Definitionsversuche zum Begriff asozial hat man nicht nur in Lexika vorgenommen, sondern in ganz unterschiedlichen Texten sehr unterschiedlicher Institutionen. Es ist sehr auffallend, wenn man sich heute Schriften der Wohlfahrt oder Polizei oder auch Gesetzestexte aus der Zeit anguckt, dass sie immer wieder damit anfangen, dass sie einen recht ausführlichen Absatz am Anfang beinhalten, indem sie versucht haben, diesen Begriff der Asozialität immer wieder zu definieren und zu erfassen, wer eigentlich damit gemeint sein sollte, wenn man von Asozialen sprach. Nicht selten wurde dabei versucht, ihn durch die Aufzählung verschiedener Begrifflichkeiten zu spezifizieren. Ein paar Beispiele: in den 20er Jahren hieß es von Seiten der Wohlfahrt zum Beispiel, dass Prostituierte, Gewohnheitsverbrecher, Geisteskranke, Trunksüchtige, Landstreicher, Bettler und dergleichen zur Gruppe der Asozialen gehörten. In den 30er Jahren subsumierte eine sozialwissenschaftliche Zeitschrift arbeitsscheue Schwarzarbeiter, Gewohnheitstrinker, Gewohnheitsspieler, säumige Nährpflichtige, Bettler, Landstreicher, Zigeuner, Schausteller, Kurpflechte und Kesselflicker unter den Begriff. Und in den 40er Jahren war außerdem von Versagern, gefährlich Kranken, Süchtigen, Schmarotzern, Taugenichtsen die Rede. Egal in welcher Variante, hierbei handelt es sich letztendlich durchgängig um Begrifflichkeiten, die genauso wieder sehr belieblich gefüllt werden konnten und enorme Interpretationsspielräume zulesen. Letztlich haftete das Definitionsproblem bereits den Begriff der Arbeitsscheue etwas länger an. Dieser Begriff der Arbeitsscheue war bis in die 20er Jahre weitaus präsenter als der der Asozialität. Allerdings überschnitt er sich halt ganz enorm mit ihm. Der wird dann auch später immer weiter verwendet und beinhaltete faktisch den gleichen oder sagen wir mal sehr ähnlichen Stigmatisierung und Disziplinierungsgedanken. Auf jeden Fall war er ähnlich schwer zu definieren offensichtlich oder einzugrenzen, was einige Behörden hin und wieder auch verzweifeln ließ, zum Beispiel wenn sie keine aus ihrer Sicht zuverlässigen Zahlen über Arbeitsscheue zur Verfügung hatten, um sozusagen ihn habhaft zu werden. Arbeitsscheue wurden immer auch im Verborgenen in durch Wohlfahrts- und Arbeitsämter sowie Polizeiakten nicht greifbaren Bereichen vermutet und damit wurde Arbeitsscheue zu so einem zumindest sehr umfassenden Verdachtsmoment. Das gilt letztendlich 1:1 auch für den Begriff der Asozialität, der dann zunehmend Ende der 20er Jahre präsenter wird und sich vor allen Dingen in den 30er Jahren dann auch in der Öffentlichkeit ausbreitete oder sehr breite Verwendung fand. Nach Ende des Ersten Weltkriegs, angesichts einer wachsenden Zahl von Arbeitslosen und Wohlfahrtsunterstützten, versuchten lokale Behörden immer strikter zwischen sogenannten Arbeitslustigen und Arbeitsscheuen zu trennen und benutzten für Letztere dann eben zunehmend diesen Begriff der Asozialität. Daran gebunden war vor allen Dingen, wer letztendlich Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben sollte und wer nicht. Schlicht gesagt, es ging ums Geld. Einzelne Gemeinden versuchten ihre finanziellen Belastungen durch Arbeitslosenunterstützung und Fürsorge zu minimieren. Dadurch, dass sie zuweilen recht großzügig Personen eine prinzipielle Arbeitsscheue unterstellten oder ganzen Familien Asozialität. Die Begriffe Arbeitsscheue und asozial wurden hier oftmals synonym verwendet und oft auch mit Begriffen wie Zigeuner und Landfahrer gleichgesetzt. Solche Überschneidungen und die Spannbreite der Begrifflichkeiten entfalteten im Nationalsozialismus dann ihre ganz eigene Dynamik. Ich habe mal einen Blick in die vorhandenen Einzelfallakten im Hamburger Staatsarchiv geworfen, in denen für die Zeit zwischen 1933 und 1945 vermerkt ist, dass Personen mit Verweis auf ihre Asozialität verhaftet worden sind. Und da lässt sich ungefähr folgende Spannbreite des Begriffs aufzeigen. Der Obdachlose Bruno Weul stahl 1940 eine Lebensmittelkarte. was er 35-jährig mit dem Tod in Dachau bezahlte. Der 21-jährige Robert Schröder, laut Akte Analphabet und als untauglich aus der Wehrmacht entlassen, wurde 1941 zwangssterilisiert und wegen wiederholten Fernbleiben von seiner Arbeit in einer Metallbahnfabrik wegen Arbeitsvertragsbruch verurteilt. Viele wurden wegen kleiner Diebstahlvergehen als asozial beschrieben, einige wegen Sittlichkeitsvergehen oder Exhibitionismus. Carla Körbel hielt sich und ihre zwei Kinder mit Taschendiebstählen über Wasser und galt als liederlich, arbeitsscheu und asozial. Gustav Denker wurde in den Ermittlungsakten als typischer Volksschädling geführt. Er hatte einen Anzug in einem Textilgeschäft entwendet und ihn weiterverkauft, 1943 mit dem Feind kollaboriert, nämlich mit einer Französin, und 1944 schließlich Fahnenflucht begangen. Mit zunehmender Radikalität wurden Menschen wegen kleinster Vergehen unter dem Vorwurf der Asozialität verhaftet. Davon berichtet auch eine Hamburgerin in einem Interviewauszug, den ich mitgebracht habe. Der ist von Irmgard Lotze, das ist ein Pseudonym. Irmgard Lotze wurde 1926 in Hamburg geboren und wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, der jedoch schon 1940 das Sorgerecht für sie entzogen wurde. Frau Lotze durchlief dann mehrere Zwangsinstitutionen. Im Interviewauszug erzählt sie gerade über ihre Zeit im sogenannten Versorgungsheim Farmsen, einer von der Hamburger Fürsorge betreuten Bewahranstalt. Ihr Zweck bestand unter anderem darin, Frauen, die als Asoziale oder Prostituierte stigmatisiert wurden, und übrigens auch Lesben, von der Volksgemeinschaft fernzuhalten. Irmgard Lotze steigt in dem Auszug damit ein, dass sie erzählt, mit wem sie in Farmsen festgehalten wurde. Wir haben die vielleicht von den anderen Abteilungen. Also es gab ja viel, gerade zu der Zeit andere Anstalten oder Heime sind aufgelöst worden. Einige sind ja auch vor allem von meinem Zigeunerballab da. Ja. Die sind dann, zu uns haben sie gesagt, ins Arbeitshaus oder ins KZ gekommen. Und was war das für eine Gruppe? Ältere Leute oder jüngere Leute? Also ich war eine Jugendliche, das heißt die ganz jung. Ich war ja 16, 17 und nachher. Und dann die anderen waren alle so 20, 21 und älter, auch ältere dabei, die entmündigt waren. Mhm. Nicht? Und da waren, also das waren alles angeblich asoziale Prostitution und sowas. Ich habe von einer gehört. Die hat ihren Arbeitsplatz verlassen in der Munitionsfabrik, war sie. Und da hat sie irgendwie gefehlt oder was. Es sind ja auch junge Menschen, vielleicht auch beim Tanz mal aufgegriffen worden. Und dann hatte sie die Wahl, entweder ins Arbeitshaus oder in die Ulrikostraße. Was war die Ulrikostraße? Puff. Puff. Und die habe ich mal draußen wieder getroffen. Entweder war ich weg, ich glaube, ich war weggelaufen. Die habe ich getroffen in so einem Schulenlokal, waren wir in der Wegstraße, da stand drüber, geh in diesen Keller rein, wirst froh und glücklich sein. Dann war da so eine alte Therese, hieß die Klavierspielerin, und die sagen dann, warum, ich habe nein, solche Lieder waren ja modern. Und da bin ich auch reingegangen, da haben wir uns oft getroffen, so, ne, Gleichgesinnte, und die hatte Ausgang, und zwar mit einem Ausgangsschein, Dienstag, den so und so viel, sagen wir mal, von 10 bis 12. Wehe, sie wurde nach dem oder vor dem aufgegriffen, KZ. So, das ist uns da gestellt. Die haben einfach Frauen, die ihre Arbeit, wo man sagen, nicht gleich zum Arzt gegangen sind oder so, man konnte ja auch immer sagen, man saß im Kino oder man saß irgendwo im Café und glühte da, das haben die ja auch oft gemacht. Dann kam Razzia. So, was machen Sie? Ja, ich arbeite bei so und so. Ja, und was machen Sie hier? Ja, ich bin krank geschrieben. Oha, dann kommen Sie mal mit. So, dann haben die irgendwie ein, zwei Tage festgehalten und unter Drohung nach Hause geschickt. Haben Sie sie nochmal erwischt, dann gehen Sie ab. Es war wirklich so. Sie konnten ja als Hausfrau mit ihren Einwohnern jetzt das Geld haben, dass sie abgeholt werden. Ich mache uns noch ein paar Schimmer. Thank you. Ja, Irmgard Lotze selbst versuchte zwar dann mehrfach aus der Anstalt in Farmsen zu fliehen und damit den täglichen Schikanen und Strafen dort, dem Arbeitszwang und auch der Bedrohung durch Sterilisation zu entkommen. Aber sie verblieb dort letztendlich bis kurz vor ihrem 21. Geburtstag im Jahr 1947. Die breite Anwendung des Begriffes asozial, die sie hier beschreibt, und die Flut an Definitionen ging mit einer Flut an Maßnahmen gegen sogenannte Asoziale einher. In den 30er Jahren fand sich der Begriff Asoziale beinahe täglich auch in der damaligen Presse. Zeitgleich wurde er eindeutig eher biologisch aufgeladen. In der Propagandazeitschrift Neues Volk hieß es 1937, ich zitiere, was heißt asozial? Als asozial kennzeichnen wir eine Verhaltensweise, die den Forderungen der herrschenden sozialen Ordnung nicht genügt oder ihr widerspricht. Von praktisch ganz besonderer Bedeutung aber ist die Entscheidung der Frage, ob im Einzelfalle ein festgestelltes asoziales Verhalten gleichzeitig zu bewerten sei als Ausdrucksform einer hinter dem Verhalten stehenden asozialen Persönlichkeit. Der Asoziale ist, nach der Begriffsbestimmung, die ich für empfehlenswert halte, immer der asoziale Charakter. Das bedeutet, maßgeblich für unsere Bewertung einer Handlungsweise als asozial sollte nicht in erster Linie die Betrachtung der Tat als vielmehr die des Täters sein, das heißt seines Charakters. Mit dieser Erkenntnis würde sich der Schwerpunkt unserer Betrachtungsweise aus dem Bereich konkret juristischen in das Gebiet erbbiologisch-rassischen Denkens verlagern. Zitat Ende. Otto Finger, der das schrieb, war promovierter Mediziner und Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Er hatte im selben Jahr seine rassenideologischen Studien zu zwei, wie er es nannte, asozialen Zigeunermischlingssippen publiziert, die er als seinen Beitrag zur Zigeuner- und asozialen Frage verstand. An seinem Beispiel lässt sich verdeutlichen, dass durch die enge Verkopplung dieser Begriffe Zigeuner und Asoziale auch der Asozialität nur mehr stärker eher biologisch und rassentheoretisch aufgeladen wurde. Es lässt sich hier also gar nicht immer klar trennen zwischen sozialen und rassistischen Verfolgungsgründen. Verschiedene Verfolgungsgründe konnten sich auch gegenseitig verstärken, wie sich für die Überschneidung der Begriffe asozial und Zigeuner auch zeigen lässt. Immer wieder unterstellten Wohlfahrts- oder Polizeibehörden Personen nach Zigeunerart zu leben, was als Indiz für ihre Asozialität gewertet wurde. In naher Verbindung zu Zigeunern zu stehen, genügte als Begründung, um als Asoziale verhaftet oder deportiert zu werden. Und besonders die Konstruktion der asozialen Großfamilie spielte mit dem Stereotypen Wissen über vermeintliche volksschädigende und kinderreiche Zigeunersippen. Die These der charakterlichen Verwahrlosung als Indiz für Asozialität, wie sie von Otto Finger formuliert wurde, hat zeitweise eine recht breite Öffentlichkeit erfahren, vor allen Dingen um diejenige Person fassen zu können, die nicht vorbestraft waren, aber als Asoziale gelten sollten. Genau diese Grauzone, nämlich Personen erfassen zu wollen, die juristisch bisher noch nicht aufgefallen waren, brachten genau diese permanenten Definitionsversuche in ganz verschiedenen Akten, Unterlagen, Gesetzestexten immer wieder mit sich. Im Umkehrschluss war der Definitionsvorgang ein umfassendes Kriminalisierungsprojekt. Zwar versuchte man vor allen Dingen per Erlasse und Gesetze zwischen Berufs- oder Gewohnheitsverbrechern und Asozialen zu unterscheiden, jedoch war es oftmals Zufall oder Willkür, ob die Kriminalpolizei zum Beispiel Kleinkriminelle als Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher oder als Asoziale einordnete. Auch das macht übrigens die Bezeichnung Gewohnheitsverbrecherin auf diesen Stolperstein, über die ich anfangs gesprochen habe, problematisch. Der gemeinsame Nenner aller verschiedenen Definitionsversuche und Anwendungen des Begriffes während des Nationalsozialismus war die Ausrichtung auf die Volksgemeinschaft. Zum Kern der Volksgemeinschaftsidee gehörte, neben dem rassistischen Ausschluss kurz gesagt, Arbeitsdisziplin, familiäre Ordnung, Volksgesundheit und Sittlichkeit. Personen, die sich nach Meinung der Nationalsozialisten diesen Verhaltens- und Leistungsnormen nicht anpassen konnten oder wollten, galten als asozial. Die Wirksamkeit der Ideologie vom inneren Feind dieser Volksgemeinschaft zeigte sich zum Beispiel dann, wenn sich Menschen immer wieder dafür verwahrten, als asozial zu gelten, also wenn sie sozusagen als Selbstschutz von Asozialen abgrenzten und damit aber genau diese Stigmatisierung permanent reproduzierten. Das kann man zum Beispiel in Tageszeitungen in Hamburg finden, wo sich berufliche Hausierer dagegen verwehren, als Asoziale zu gelten und sich damit sozusagen sehr stark abgrenzten. Damit und mit der Schwammigkeit des Begriffes waren Diffamierung und Denunziation Tür und Tor geöffnet. Das Hamburger Fremdenblatt ermutigte seine Leserinnen zum Beispiel zu Anzeigen wegen Asozialität und forderte 1937, ich zitiere, die tatkräftige Mithilfe des einzelnen Volksgenossen bei der Auffindung und Bestrafung sich verborgen bewegender asozialer Individuen. Erhaltene Akten zeigen uns heute, dass Menschen durchaus solchen oder ähnlichen Aufforderungen nachgekommen sind. In der Forschung wird die nationalsozialistische Gesellschaft auch als selbstüberwachende Gesellschaft beschrieben, womit auf die Mithilfe der Bevölkerung bei Diffamierung und Verfolgung hingewiesen wird. Dieses Bild bestätigt sich auch für die Verfolgung von Asozialen. Denunziationen wurden unter anderem von Menschen genutzt, um unliebsame NachbarInnen loszuwerden. Familien in der Nachbarschaft, die man als unordentlich oder minderwertig ansah, oder Nachbarn, die den Fußweg nicht fegten, Frauen, denen man eine lose Lebensführung nachsagte, wenn sie nämlich zum Beispiel alleinerziehend waren oder ein uneheliches Verhältnis hatten. Sie versah man mit der Stigmatisierung als Asoziale, meldete sie gegebenenfalls beim Blockwart, bei den Behörden oder der Polizei und versah sie dadurch mit einem Stempel, der bis zur Deportation in eines der Konzentrationslager führen konnte. Aber auch Fürsorgerinnen der Wohlfahrt hatten mit der Zuweisung von Asozialität eine große Macht inne und denunzierten damit Menschen. Immer wieder beschwerten sich Fürsorgerinnen über die zu hohe Belastung durch asoziale Elemente, sodass die Wohlfahrtsbehörden nicht selten bei der Kriminalpolizei darauf insistierten, um missliebige Klienten loszuwerden. 1936 beispielsweise meldete eine Fürsorgerin einer Hamburger Wohlfahrtsstelle, dass der Stadtteil Hammerbrook zu 90% von Asozialen bewohnt werde, denen nahezu allen politische oder kriminelle Vergehen und entsprechende Vorstrafen nachzuweisen sei und deren Betreuung durch die Fürsorge untragbar sei. Ein Vorwurf, der fatale Folgen haben konnte. Aber selbst innerhalb der Wohlfahrtsbehörden war es einigen Akteuren offensichtlich durchaus bewusst, was die Stigmatisierung als asozial langfristig nach sich ziehen konnte. So heißt es nämlich in Reaktion auf diesen Bericht über Hammerbrook, also man hat dann diskutiert, kann das sein mit den 90% und was heißt es, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann hieß es unter anderem, es muss betont werden, dass mit der Abstempelung eines Volksgenossen als Asozialer nicht vorsichtig genug umgegangen werden kann. Eine solche Abstempelung kommt einem Ausscheiden aus der Volksgemeinschaft gleich. Immer wieder wird in den Akten auch beanstandet, dass die Bewertungsgrundlagen für die Einstufung von Personen als asozial extrem uneinheitlich seien, selbst innerhalb einzelner Abteilungen von Fürsorgestellen und Wohlfahrtsstellen konnten sich diese Begriffsverwendung und auch daraus resultierende Maßnahmen sehr unterscheiden. Das führt nicht nur die Schwammigkeit dieser Begrifflichkeit vor Augen, sondern auch den enormen Ermessensspielraum, den einzelne Personen innehatten. Das führt mich zur Frage der Akteure, und die wesentlich an der Verfolgung teilhatten, also zu fragen, wer also entschied letztendlich darüber, wer als asozial belangt wurde und welche Maßnahmen resultierten daraus. Nun zum einen, ich habe sie schon mehrfach genannt, die Fürsorge, Fürsorgerinnen waren fester Bestandteil im System der Negativauslese. Sie formulierten Erkennungszeichen, die ihrer Meinung nach auf Asozialität hinwiesen. Sie begründeten die Bewahrungsbedürftigkeit, so nannten sie das, von Personen. Sie hielten entsprechende Hinweise in den Akten fest. Fürsorgerinnen konnten zum Beispiel darüber entscheiden, ob eine Person entmündigt werden sollte, sprich ein Vormund meist eine Person aus der Behörde selber zugewiesen bekam, der unter anderem über die Bewahrung in Arbeitserziehungsanstalten entschied. Irmgard Lotze erwähnt das im Interviewauszug, den wir vorhin kurz gehört haben. Solche Entmündigungen wurden seit den 30er Jahren vermehrt unter der Begründung, eines moralischen Schwachsinns vorgenommen, besonders oft bei Prostituierten oder als Prostituierte stigmatisierten Frauen. Die Wohlfahrtsämter waren zum Beispiel auch für die Ermittlung von Unterhaltsverweigerungen zuständig. Die Arbeitsämter wiederum führten Akten über Arbeitsscheue, Arbeitsverweigerer. Und die Gesundheitsämter sammelten Daten über Personen, die sich Maßnahmen für die Volksgesundheit widersetzten. Aber auch LehrerInnen erstellten Gutachten über Kinder, die zum Beispiel Leistungsanforderungen nicht erfüllten, die kleinwüchsig oder Linkshänder waren oder deren Familien schlicht als auffällig galten. Sie meldeten sie an das Rassenpolitische Amt oder an Fürsorgeämter und leisteten damit ihren Beitrag zur Selektion. Deutlich wird auch hier, also an diesen Beispielen, dass sich soziale und biologisierende Zuschreibungen permanent überschneiden konnten. An der Biologisierung abweichenden Verhaltens hatten außerdem Ärzte und Psychiater teil. Nicht selten diagnostizierten sie genau diesen moralischen Schwachsinn bei abweichendem Sozialverhalten und sahen auch die Vererbbarkeit asozialer Charaktereigenschaften, wie sie eben Finger formuliert hatte, als erwiesen an. Amtsärzte erstellten unter anderem Gutachten wiederum für die Kriminalpolizei, wo viele dieser ganzen gesammelten Daten der verschiedenen Ämter zusammenliefen. Die Polizeibehörden, vor allem die Kriminalpolizei, wurden lange wenig beachtet in ihrer Bedeutung für die NS-Verfolgung, aber ihre Rolle gerade bei der Verfolgung und der Deportation von als asozial stigmatisierten Menschen ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Die örtliche Kriminalpolizei hatte ganz wesentlich an der Konstruktion krimineller Lebensläufe teil. Dafür nutzte sie eben diese von den verschiedenen Behörden zur Verfügung gestellten Daten permanent. Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren innerhalb der Polizei Utopien populär geworden, die Gesellschaft von Phänomenen wie Armut, Krankheit oder Kriminalität komplett befreien zu können. Und die Antwort auf die sozialen Probleme der Zeit wurde in den 20er, 30er Jahren in Polizeikreisen zunehmend von einer vorbeugend eingreifenden Verbrechensbekämpfung durch die Polizei selber gesehen. Also man sah die eigene Aufgabe nicht mehr darin, Verbrechen, die begangen worden sind, aufzuklären, sondern im Vorweg schon zu verhindern. Ab 1938 schien sich diese Utopie zu erfüllen, da seither Polizeibeamte dazu befugt waren, als asozial stigmatisierte Menschen direkt in Konzentrationslager einzuweisen. Euphemistisch wurde das auch als Schutzhaft bezeichnet, im Begriff also, den wir zum Teil heute auf den Hamburger Stolperstein finden. Die Verfolgung von als asozial stigmatisierten Menschen war nicht nur von ganz unterschiedlichen Akteuren geprägt, sondern unterschied sich oft auch von Ort zu Ort fundamental. Wenn man sich Lokalstudien anguckt, machen die deutlich, dass es nicht einfach so war, dass lokal zentrale Weisungen ausgeführt wurden, sondern dass das Lokale zum Teil so eine Art Experimentierfeld im Kleinen dargestellt hat. Zum Beispiel hat man 1938 auf Reichsebene darüber nachgedacht, so eine zentrale asozialen Kartei anzulegen, also eine Kartei, auf die die Polizei dann entsprechend irgendwie einfacher zugreifen konnte und sich nicht immer die einzelnen Daten bei den Behörden um sich nicht die Daten bei den Behörden holen zu müssen. Solche Karteien gab es aber zu der Zeit schon in einigen Kommunen und wurde dann im Übrigen auch eher auf so einer regionalen Ebene mit dem Vorreiter Bayern in die Wirklichkeit umgesetzt. Und selbst wenn es zentrale Weisungen gab, gerade in der asozialen Verfolgung, wird deutlich, dass nicht alle Anweisungen eins zu eins umgesetzt wurden, dass lokal ausgelegt wurde und dass man sehr wohl wusste, wie man Handlungsspielräume eben auch zu nutzen, also nutzen konnte. Dennoch gab es durchaus so eine Art einheitliches Kontextwissen und dieses Kontextwissen wurde nicht zuletzt auch durch Wissenschaften bereitgestellt. Lehren der Kriminalbiologie und Rassenhygiene lieferten entscheidende Grundlagen genau für diese kriminalpolizeiliche Tätigkeit. Ich hatte ja vorhin bereits auf diese Studie von Otto Finger verwiesen, da gibt es auch noch zahlreiche andere, Personen wie er und ihre Theorien über die Vererbbarkeit von abweichendem Verhalten lieferte die Legitimation für die präventive Verbrechensbekämpfung und letztendlich auch die Legitimation, sich mit Familien zu befassen. Also zum Beispiel findet man in Polizeiakten immer mal wieder sogenannte Sippschaftsfragebögen, wo sozusagen gesamte, ja, aus ihrer Sicht zutreffende Belastung der Familie mit erfasst wurde. Soziologen und Statistiker unterstützen solche Theorien. Populär wurden theoretische Ideen über Asozialität nicht zuletzt auch durch die mediale Berichterstattung. Die Bedeutung der Medien, die ja in gewisser Weise nochmal ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten auch unterlagen, ist innerhalb der Forschung zur asozialen Verfolgung bisher eigentlich eher weniger thematisiert worden. Was erstaunlich ist, weil gerade mediale Berichte, wenn man sich das mal anguckt, diese Ausdehnung der Begrifflichkeiten immer auch mit forcierten oder sozusagen mit produzierten und damit auch permanent Wissen in der Öffentlichkeit über sogenannte Asoziale wachhielten, was sich auch Medien wurden auch unter anderem dafür genutzt, Denunziationen öffentlich zu machen oder wiederum über Denunziationsfälle zu berichten. Also Medien hielten sozusagen in gewisser Weise immer auch ein Wissen mit aufrecht. Im Gegensatz zu den Medien wurde in den Ämtern zwar durchaus über die Auslegung von Begrifflichkeiten und auch deren Grenzen diskutiert, das hatte ich vorhin erwähnt, allerdings wurde die Notwendigkeit eines behördlichen und polizeilichen Vorgehens gegen dann eben als tatsächlich als asozial angesehene Person nie grundsätzlich in Frage gestellt. Und das gilt letztendlich für alle beteiligten Akteure. Blickt man auf Begründungsmuster oder konkrete Arbeitserziehungsmaßnahmen, liest sich die Geschichte der Verfolgung sogenannter Asozialer sehr als eine Geschichte, die extrem von Kontinuitäten geprägt war. Dennoch lassen sich einzelne Phasen innerhalb der asozialen Verfolgung durchaus ausmachen, die vor allem mit einer zunehmenden Radikalisierung verbunden sind. Aber man muss schon im Vorweg betonen, dass einzelne Daten, die ich jetzt auch nennen werde, nicht als komplette Einschnitte zu verstehen sind, sondern dass sie immer eben gerade auch auf dieser Wissensebene einen Vorlauf hatten, um Dinge durchzusetzen, oder dass es eben auf lokaler Ebene schon Initiativen in eine ähnliche Richtung gab, die dann auf Reichsebene umgesetzt wurden. Das Jahr 1933 brachte zunächst wichtige Zuständigkeitserweiterungen mit sich. Strafrichter konnten nun die Einweisungen in Arbeitshäuser selbst anordnen, das war vorher nicht möglich. Polizeibehörden konnten sogenannte Berufsverbrecher, das waren mindestens dreimal Vorbestrafte, mit einer Strafe von mindestens sechs Monaten, konnten diese Berufsverbrecher ohne aktuelle konkrete Straftat und ohne richterlichen Beschluss in vorbeugende Polizeihaft nehmen und in Konzentrationslager einweisen. 1933 führte die Polizei reichsweit sogenannte Bettlerrazien durch, für deren Legitimierung die Begriffe der Arbeitsscheuer und der Asozialität eine wesentliche Grundlage darstellten. Die verhafteten Personen wurden durch Strafrichter für einige Wochen oder Tage in Gefängnisse und gegebenenfalls zur korrektionellen Nachhaft, wie es hieß, in Arbeitshäuser eingewiesen. Als die Arbeitshäuser schnell überfüllt waren, weil man diese Razzien eben reichsweit durchgeführt hat, wies man auch ab 1933 bereits in die gerade neu eingerichteten Konzentrationslager ein. Der endgültige Schritt zu einer polizeistaatlichen Regelung des sogenannten asozialen Problems erfolgte dann 1937, als das Reichsministerium des Innern die vorbeugende Verbrechensbekämpfung auf die Gruppe der Asozialen ausdehnte. Das heißt, das, was vorher für die sogenannten Berufsverbrecher galt, dass die Polizei direkt in Konzentrationslager vorbei am Recht einweisen konnte, wurde jetzt auf die Asozialen auch ausgeweitet. Es funktionierte so ein bisschen ähnlich wie die Schutzhaft durch die Gestapo, dass man sozusagen nicht mehr die Entscheidung des Richters brauchte, sondern direkt eingewiesen hat. Auf der Grundlage dieses Erlasses wurden dann 1938 umfangreiche Verhaftungsaktionen vorgenommen. Neu daran war ihre zentrale Steuerung aus Berlin. Diese Neuerung war eng mit der Neuorganisation der Polizei verbunden. Seit Juni 1936 unterstand die gesamte deutsche Polizei dem Reichsführer SS Heinrich Himmler. Bis dahin war die Polizei dezentral organisiert gewesen. Somit wurde auch das Vorgehen gegen soziale Randgruppen ab dann zunehmend zentralisiert, weil es eben auch so einen organisatorischen oder institutionellen Rahmen dafür gab. Zudem forcierte die Verknüpfung mit der SS zunehmend die völkische Ausrichtung der Kriminalpolizei. Den Hintergrund für die Aktion Arbeitsscheu Reich, wie die Verhaftungsaktionen heute oft bezeichnet werden, bildeten zudem die unmittelbaren Kriegsvorbereitungen. Thomas Roth bezeichnete die Verhaftung 1938 als groß angelegte Präventionsmaßnahmen zur Absicherung der inneren Front. Sie fügen sich auch in übergreifende Radikalisierungstendenzen. Denkt man zum Beispiel daran, dass 1938 auch die Gewalt gegen jüdische Menschen eskalierte. Letztendlich verbirgt sich hinter dieser Radikalisierung auch ein ökonomischer Gedanke. Im Rahmen des Vierjahresplans und der Gründung der SS-eigener Wirtschaftsunternehmen plante man ab 1938 die Arbeitskraft der KZ-Häftlinge systematisch auszubeuten. Aus Polizeiakten erfahren wir einige Details über den konkreten Ablauf der reichsweiten Verhaftung von 1938. Eine erste Aktion fand im April statt und wurde durch die Gestapo durchgeführt. Dafür wurden mithilfe von örtlichen Arbeitsämtern und Wohlfahrtsbehörden Daten über sogenannte asoziale und Arbeitsscheue zusammengetragen. Außerdem hat die Gestapo dann noch eigene Ermittlungen mit denselben Behörden gemeinsam durchgeführt. Und mithilfe dieser Datengrundlagen wurden an die 2000 Menschen verhaftet und mehrheitlich nach Buchenwald verschleppt, wo sie unter der Bezeichnung Arbeitsscheue Reich registriert wurden. Offensichtlich herrschte aber die Meinung, dass diese Aktion, also die Verhaftungsaktion, wenig erfolgreich gewesen ist. Deswegen wurde zwei Monate später im Juni nochmal eine zweite Aktion durchgeführt, diesmal durch die Kriminalpolizei. Die Vorgabe des Reichskriminalhauptamtes lautete hierfür, dass mindestens 200 männliche Personen pro Kriminalpolizeileitstelle zu verhaften waren. Asoziale, aber arbeitsfähige Männer, besonders zu berücksichtigen seien Landstreicher, Bettler, Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Personen, arbeitsunwillige Zuhälter und Schläger. Von diesen Polizeileitstellen gab es 14 reichsweit. Der Zuständigkeitsbereich der Hamburger Polizeileitstelle reichte von Flensburg bis Harburg-Wilhelmsburg. Uwe Loheim berichtet über Hamburg, dass die Anweisungen von der Sozialverwaltung sehr positiv aufgenommen wurden und von der Polizei ebenfalls. Die Polizei durchkämmte systematisch Wanderherbergen, Obdachlosenasyle, Massenquartiere, Bahnhöfe und öffentliche städtische Anlagen, unter anderem das Nachtasyl Pikas, was auch zur Verfügung stand. Es gab zu der Zeit schon lokal, zum Teil lokale sogenannte Zigeunerlager, die Menschen schon konzentriert hatten, wo der Zugriff auf Personen auch sehr leichter war. Dabei und auf der Grundlage der Behördenangaben wurden allein im Gebiet der Hamburger Polizeileitstelle rund 700 Personen festgenommen. Diese Übererfüllung des vorgegebenen Höchstmaß von 200 zu verhaftenden Personen lässt sich für viele Regionen belegen, da ist Hamburg keine Ausnahme. Die Kriminalpolizeileitstelle Wilhelmshaven meldete 1938 nahezu euphorisch: Es ist jetzt Gelegenheit gegeben, alle unliebsamen Elemente, soweit sie auch nur halbwegs in den Rahmen der Aktion fallen, loszuwerden. Alle Polizeileitstellen verhafteten weit über 200 Personen. Die Verhafteten dieser zweiten Aktion in Hamburg wurden ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht und später nach Sachsenhausen deportiert. Aus anderen Regionen deportierte man die verhafteten Menschen vor allen Dingen nach Buchenwald und Dachau. Die Zahl der insgesamt verhafteten Menschen bei diesen beiden Aktionen, der Gestapo und der Kriminalpolizei 1938, wird auf ungefähr 10.000 bis 12.000 Personen geschätzt. Viele wurden in den Konzentrationslagern als Asoziale registriert, nicht wenige auch als Zigeuner, einige auch als Juden. Es wurden recht viele, auch jüdische Menschen in diesen Aktionen mit verhaftet. Zum Teil wurden sie in den Lagerstatistiken auch trotzdem als Arbeitsscheue geführt. Viele Personen wurden später ja auch von einem Lager ins andere deportiert. Nicht selten kam es vor, dass sie dann auch mit verschiedenen Bezeichnungen versehen wurden, weil die Lager zum Teil auch eben in verschiedene Kategoriensystem führten. Ich erwähne das nur deswegen, weil man sich heute klar machen muss, wenn wir uns mit als asozial verfolgten Menschen befassen, dass es nicht ganz so einfach ist, über wen wir eigentlich reden, also wer die als sogenannte asozial Verfolgten eigentlich sind, weil es ein sehr diffuses Kategoriengemisch, selbst in dieser scheinbar so ordentlichen Kategorisierung der nationalsozialistischen Konzentrationslager ist. Die Radikalisierung, die mit 1938 einsetzte, verschärfte sich noch einmal im Kontext des Krieges. Arbeit als Gemeinwohlbegriff kam mit der Zwangslage des Krieges, mit dem Arbeitskräftemangel und dem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften auch in der Rüstungsproduktion dann nochmal ein zusätzliches Gewicht. Und angesichts von Bedrohungsszenarien, diversen Dolchstoßlegenden und der omnipräsenten Heimatfront-Narration wurden Normverstöße gegen das Gemeinwohl im Krieg ungleich härter geahndet. Das gilt dann nochmal umso mehr, als 1942, 1943 der Krieg und die Verluste im Osten aus deutscher Sicht immer desaströser wurden. Fern davon lassen sich innerhalb dieses Konstrukts der Asozialität auch Konjunkturen feststellen, während in den 30er Jahren vor allen Dingen alleinstehende Männer als Asoziale ins Visier der Aufmerksamkeit gerieten. Das sieht man auch an dieser Aufforderung, erstmal männliche Asoziale zu verhaften in diesen Verhaftungsaktionen, wendet man sich allmählich auch immer mehr diesen sogenannten asozialen Familien zu. In den 40er Jahren verlagerte sich die Aufmerksamkeit dann zunehmend auf das Fehlverhalten von Frauen. Das sind alles Tendenzen, das heißt nicht, dass es sozusagen ein Ausschlusskriterium ist, dass Frauen in den 30er Jahren nicht verfolgt wurden, aber von der Tendenz, von der Zahl her nahm es eben zu. Und auch die explizite Thematisierung von jugendlicher Asozialität als Problem war ein eher zeitversetztes Phänomen, was dann vor allen Dingen in den 40er Jahren sich verstärkte. Gegen Menschen, die als asozial stigmatisiert wurden, wurden immer parallel verschiedene Zwangsmaßnahmen und Zwangsinstitutionen eingesetzt. Dazu gehörten zunächst auch polizeiliche Überwachung, Meldepflichten, diverse Verbote oder auch der Entzug von Unterstützungsleistungen durch Arbeits- und Wohlfahrtsämter. Die von der Fürsorge vorgenommenen Entmündigungen stellten oftmals die Grundlage für Einweisungen in spezielle Institutionen der Arbeitserziehung dar. Neben den lokalen Fürsorgeeinrichtungen, die eben zum Teil auch Bewahranstalten genannt wurden, waren das Arbeiterkolonien oder Arbeitshäuser, in den 40er Jahren dann auch Arbeitserziehungslager und sogenannte Jugendschutzlager. Vor der Deportation in die Konzentrationslager hatten viele als asozial verfolgte Menschen oftmals bereits verschiedene dieser Zwangsinstitutionen durchlaufen. In all diesen Institutionen waren sie von Zwangssterilisationen und medizinischen Versuchen bedroht und oft auch betroffen. In den Konzentrationslagern wurden Asoziale mit dem schwarzen Winkel gekennzeichnet. Dieser schwarze Winkel war Teil des 1937 eingeführten Winkelsystems, das Menschen entlang vordefinierter Kategorien vorgefertigter Zuschreibung kategorisierte, so rum, und die Entindividualisierung der Häftlinge bewirkte. In der Zuordnung der Winkel war gezielt eingesetzte Willkür alltäglich. Auch hierzu möchte ich Ihnen vielleicht nochmal einen Interviewauszug vorspielen. Er stammt aus einem Gespräch mit Linda Naumann, auch das ein Pseudonym, die 1923 in Ostpreußen geboren wurde, in einer katholischen, kinderreichen Familie aufwuchs und mit 14 bereits bei Bauern als Magd arbeitete. Auf einem der Bauernhöfe wurde sie damals 16-jährig, dann 1940 verhaftet, aufgrund einer Nachbarin, die sie denunzierte, mit polnischen Zwangsarbeitern verkehrt zu haben. Zunächst wurde sie in Königsberg verhaftet, inhaftiert und verhört und dann nach Ravensbrück deportiert. Dort wurde sie 14 Monate festgehalten, wo sie dann 1941 nach Königsberg entlassen wurde. Und 1945 kam sie dann mit einem Flüchtlingsschiff nach Hamburg. Im Interviewausschnitt geht sie auf ihre Haft in Ravensbrück ein. Im Interview, das sage ich nur vorweg, weil sie erwähnt immer wieder eine Rosel. Sie erzählt immer wieder von, das ist Rosa Jochmann, ein politischer Häftling, die ebenfalls in Ravensbrück inhaftiert war. Nach dem Krieg ist Rosel oder Rosa Jochmann weiterhin politisch aktiv gewesen und hat auch Linda Naumann bei ihrem Entschädigungsantrag zum Beispiel unterstützt und sie immer wieder ermutigt, auch sich überhaupt um Entschädigung zu bemühen. Frau Naumann betont im Rückblick, dass sie ohne Rosa Jochmann das Lager und auch die Nachkriegszeit nicht überlebt hätte. Das nur zur Erklärung, weil sie immer wieder diese Rosa erwähnt. Jetzt mal, Sie erzählen jetzt über Rosa Jochmann, die also ihre Lagerblockälteste in Ravensburg. Eine ganze Zeit, ich glaube, ein Jahr war ich nur bei Rosa. Nee, Moment mal. Ich kam im September rein. Den ganzen Winter habe ich Steine geschleppt und war auch noch sehr, sehr erkältet. Ich dachte, ich musste sterben. Das war schlimm. Da gab ja, das Fenster musste aufgehen. So dick, so kurz vor meiner Nase war so dick der Schnee. Du hast gefroren. Also das war unglaublich. Eine Seite musste ja auf sein. Und dann hat Rose mich da irgendwann zu sich geholt. Aber wann, das weiß ich nicht mehr genau. Sie hat gesehen, dass ich eben noch so ein Kind war und so nicht. Und er hat das wohl so richtig realisiert. Und da hat sie mich darüber. Und ich habe mich gefreut, dass ich darüber komme. Aber sie hat mir nie erzählt, warum, wieso, weshalb. Sie hat nur immer so auf uns Jugendlichen geachtet. Und auch auf die ganz Älteren waren viele so da. Die sind da. Aber politische. Ich hatte einen roten Wimpel. Sie hatten einen roten Wimpel. Und durfte nur politisch auf den ersten Block. Was wusste ich von Politik? Ich hatte doch keine Politik. Aber man hat sie einen roten Wimpel. Ja, ich hatte einen roten Wimpel da. Das ist politisch dann, ne? Ja, Sie waren also erst in Ravensbrück auf dem anderen Block. Ja, auf dem Schwanz, auf so einem dunklen, schwarzen Block. Auf so, wie heißt das? Ach, Entschuldigung. Ach, ich stehe das immer da. So als, wie heißt der? So ein asozialer Block war das. Da hatte ich einen roten Wimpel. So. Dann kam ich in die Außenarbeit mit dem roten Wimpel, kriegt er mal einen gewiss und sagt immer, hau ab, du Polak, in deine Kolonne. Ich sage, ich bin eine Deutsche, ich bin kein Pole. Das kommt, also wissen Sie, der hat mich zwischen die Polen, hätte Rosel mich nicht aussortiert, da wäre ich zwischen die Polen gekommen und alles, was im KZ kommt, kommt nicht mehr so raus. Da ist meist nicht, dass ich da rauskam, das weiß ich nicht wieso. Und da war ich eigentlich im Moment so richtig erschüttert. Ich habe diese Interviewstelle ausgewählt, weil sie mich im ersten Moment sehr irritiert hat, um ehrlich zu sein. Weil im Archiv war sozusagen, Linda Naumann als asoziale Verfolgte archiviert. Außerdem erzählt sie immer wieder von diesem sogenannten asozialen Block, erzählt aber gleichzeitig, dass sie den roten Winkel hatte, also die Markierung für sogenannte politische Häftlinge. Ja, das Winkelsystem suggeriert Ordnung und klare Grenzziehung. Aber auch diese Winkelzuweisung lässt uns heute überhaupt nicht klar abstecken, über wen wir sprechen, wenn wir uns mit der Verfolgung von Asozialen befassen. Auch das müssen wir uns klar machen. In Ravensbrück wurden schwarze Winkel meist an reichsdeutsche und österreichische Frauen vergeben. Frauen aus besetzten Gebieten, die aus denselben Gründen verhaftet wurden, wurden als politische Häftlinge mit dem roten Winkel gekennzeichnet. Offensichtlich auch Frauen aus den Ostgebieten, wie Linda Naumann. Überhaupt war der rote Winkel eine recht wilde Sammelkategorie. Für das Überleben im Konzentrationslager konnte diese Winkelzuordnung jedoch entscheidend sein. Mit dem schwarzen Winkel versehene Menschen hatten kaum Positionen in der Häftlingsselbstverwaltung inne, keinen Zugang zu diesen sogenannten besseren Kommandos und fielen durch extrem hohe Todesraten auf. Ihre schlechte Stellung innerhalb der Häftlingshierarchie hatte auch den Hintergrund, dass Vorteilsstrukturen in Bezug auf Asozialität äußerst wirkmächtig waren und auch in die Häftlingsgesellschaft hineinwirkten. Das Winkelsystem unterstützte damit auch bereits bestehende vorherige gesellschaftliche Ausgrenzung und potenzierte damit die Isolierung und Einzelung in den Lagern unter als asoziale verfolgten Menschen. Ravensbrück, wo auch Linda Naumann festgehalten wurde, war das zentrale Frauenkonzentrationslager. Ab 1942 wurden weibliche Häftlinge aus Ravensbrück in Lagerbordellen ausgebeutet und gequält. Hierzu wurden besonders viele asoziale Frauen gezwungen, da sie entweder vor ihrer Deportation als Prostituierte gearbeitet hatten, wegen Sittlichkeitsverbrechen festgenommen worden waren oder aber da die Verweigerung von Arbeit bei Frauen ab einem bestimmten Zeitpunkt zunehmend als Zeichen für Prostitution gedeutet wurden. Auch darüber berichten die Interviewten, wenn freilich seltener. Um nochmal zurück zur Geschichte von Linda Naumann zu kommen, es gab auch Entlassungen von als asoziale inhaftierten Menschen aus den Konzentrationslagern. Christa Schikora hat sich mit dem Konzentrationslager Ravensbrück breit auseinandergesetzt und auch viele Frauen interviewt. Sie berichtet von ca. 10% der als asozial verfolgten Frauen in Ravensbrück, die entlassen wurden. Allerdings wurden diese Fälle vor allem nach dem Kriegsumbruch 1942-43 immer seltener. Und das machte die KZ-Haft für die Betroffenen nicht weniger traumatisch. Sie mussten mit psychischen und körperlichen Folgen der KZ-Haft, wie auch der Aufenthalt in anderen Zwangsinstitutionen, kämpfen. Hinzu kam das anhaltende Stigma, das ihnen bis weit über 1945 hinaus anhaftete. All das prägte auch den Umgang mit dem Erlebten und das Erinnern und Erzählen im Nachhinein. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Interviews wie diese beiden, aus denen wir jeweils einen Ausschnitt gehört haben, sind rar, wie überhaupt Selbstzeugnisse von als asozial Verfolgten. Diese beiden Interviews sind der Werkstatt der Erinnerung an der Forschungsstelle entnommen, bei der ich arbeite. Die Werkstatt hat ca. 2000 Interviews gesammelt. 1000 von diesen Interviews ungefähr wurden mit Verfolgten des Nationalsozialismus geführt. Von diesen Interviews insgesamt sind 7 mit dem Schlagwort Asoziale versehen. Aber bereits anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden war, über die Verfolgung als Asoziale zu erzählen. Wer wollte sich schon als Asoziale selbst beschreiben im Nachhinein? Welche Worte standen für das Erlebte überhaupt zur Verfügung? Oder wie sollte zum Beispiel dem Thema Zwangsprostitution Gehör verschafft werden angesichts von diversen Sittlichkeits- und Moralvorstellungen und dem fehlenden öffentlichen Bewusstsein für sexuelle Gewalt gegen Frauen. Die Interviews machen teils nicht nur sprachlos, sondern zeugen immer wieder auch von einer gewissen Suche nach Worten, wie man das Erlebte beschreiben kann oder konnte. Beide Frauen, Linda Naumann und Irmgard Lotze, wurden erst Mitte der 90er Jahre, 1994 und 1995, interviewt. Viele Jahre hatten sie so gut wie gar nicht über ihre Verfolgung gesprochen. So wie es wenige Interviews gibt, existieren auch kaum publizierte Erinnerungsberichte von als asozial Verfolgten. Hin und wieder tauchen durchaus Verweise auf den Komplex der asozialen Verfolgung in anderen Erinnerungsberichten auf. Aber auch da muss man sich in Erinnerung rufen, dass Selbstzeugnisse von zum Beispiel als Zigeuner, stigmatisierten und verfolgten Menschen oder als kriminelle Verfolgte, auch die sind immer noch recht wenige. Also da stehen einfach auch wenige zur Verfügung. Die allgemeinen Schwierigkeiten, sich als asozial Verfolgte nach 45 Gehör zu verschaffen und die Lücken der Wahrnehmung bezüglich deren verfolgten Schicksale hatten ganz verschiedene Gründe. Das haben wir auch am Montag ein bisschen breiter diskutiert, nur noch mal ein paar Schlagworte in Erinnerung gerufen. Menschen, die als Asoziale diffamiert und verfolgt wurden, meldeten sich nicht als Gruppe zu Wort, ob wegen fehlender Gemeinsamkeiten oder auch wegen ihrer Scham im Nachhinein. Die fortwährende Stigmatisierung war mit festsitzenden gesellschaftlichen Normvorstellungen verbunden. Die Kriminalisierung der als asozial Verfolgten entfaltete sehr langfristig ihre Wirkung. Hinzu kamen zum Beispiel auch personelle Kontinuitäten innerhalb der Behörden, aber auch bei der Polizei und eine kontinuierliche Nutzung der von den Behörden gesammelten Daten. Außerdem hat die Aufarbeitung der Rolle der Polizei, aber auch der Fürsorge oder der Arbeitsämter innerhalb der Forschung zum Nationalsozialismus allgemein erst sehr spät eingesetzt. Auch da sozusagen ist erst eine verzögerte Aufmerksamkeit für das Thema zu beobachten. Heute hat die Forschung sich durchaus des Themas angenommen, auch wenn man hin und wieder etwas suchen muss. Für das Gehörtwerden, für eine Rehabilitierung oder für die Entschädigung ist es für viele Verfolgte freilich oft zu spät. Allerdings sind es die Familienangehörigen, die heute immerhin vereinzelt zu Wort kommen. Wir werden ja auch noch in der Reihe am 27. Mai, glaube ich, einen recht neuen Film über eine Frau, eine als asozial verfolgte Frau sind, die in Ucker, im Konzentrationslager Uckermark inhaftiert gewesen ist und deren Familienangehörigen, Neffen und Nichten, glaube ich, auch über den Umgang in der Familie oder überhaupt, wie man damit umgehen kann, wie man darüber sprechen konnte, berichten. Im Fall der Stolpersteingeschichte in Hamburg hat sich zumindest Liane Lieske, die Enkelin, Gehör verschaffen können. Noch in diesem Jahr wird ein Buch von der Landeszentrale für politische Bildung erscheinen, in dem die ausführliche Biografie auch von ihrer Großmutter enthalten ist. Also das Buch der Landeszentrale umfasst ausführlichere Biografien derer, über deren Namen man in Hohenfelde quasi über diese Stolpersteine stolpert. Liane Lieske hat die Akten über ihre Großmutter selbst ausgewertet und den Text über ihr Leben, soweit es sich rekonstruieren lässt, verfasst. Sehr deutlich wird dabei die Willkür der Bezichtigung thematisiert und werden auch Begriffe wie Gewohnheitsverbrecherin, Schutzhaft oder Sicherungsverwahrung eben entsprechend in ihrem historischen Kontext diskutiert und gesehen, so wie es eigentlich sein sollte. Vielen Dank. Ich muss mal wieder einstöpseln, ja. Ich komme mal unterstützend hinzu. ja, genau, um Raum für Fragen zu geben. Am liebsten erstmal von euch. Braucht ihr das hier dafür? Ja. Aha. Vielen Dank für den Vortrag. Ich bin auch am Montag und jetzt auch wieder über diese Fürsorge gestolpert. Es würde mich interessieren, ob das einen personellen Wechsel gab nach 33 oder ob das einfach Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen waren, die dann der NS in die Hand gespielt haben. Also gab es da mehr Kontinuität oder auch eine Diskontinuität? Wenn Sie dazu was sagen können, ist das schön. Ich kann es nicht ganz umfassend beantworten, muss ich gestehen, aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, mal ganz vorsichtig formuliert, dass es eine sehr große personale Kontinuität gab. Zum Teil konnte ich das für Hamburg auch in den Akten sehen, wo zum Beispiel Personalleiterin der Fürsorgeeinrichtungen, Arbeitserziehungseinrichtungen, wieder bestätigt wurden in ihren Positionen und es da auch keine Auseinandersetzung gab, weil es sozusagen auch immer, wie auch später in der Entschädigung, immer mit dieser Vorstellung verbunden war, dass diejenigen, die in diesen Institutionen zum Beispiel waren oder belangt wurden, ja durchaus einen eigenen Anteil an Schuld hatten, an ihrem verfolgten Schicksal, beziehungsweise galt es lange Zeit ja nicht wirklich als verfolgten Schicksal im engeren Sinne, also mal ganz grob gesagt. Also deswegen tatsächlich, weil es auch wenig so ein Bewusstsein gab, dann eine recht hohe personelle Kontinuität. Dazu muss man sich natürlich auch immer ein bisschen vor Augen rufen, wie die Situation in der Nachkriegszeit grundsätzlich war. Wer sollte welche Positionen besetzen? Also wer stand zur Verfügung nach dem Krieg? Wie viele Stellen in Behörden und so weiter, auch bei der Polizei, konnte man, war man überhaupt fähig auszuwechseln? Also zum Teil Vorstellungen über personelle Auswechslung in ganz anderen Bereichen sind ja auch an Grenzen gestoßen angesichts der praktischen Machbarkeit. Ja? Also das jetzt nicht zur Entschuldigung, aber so nochmal als Hintergrund, was man immer mitdenken muss. Aber die Fürsorge war, würde ich sagen, sicherlich nicht der erste Bereich, wo man Personal ausgewechselt hat. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Sie hatten das nicht direkt angesprochen, aber wenn es da um die alleinstehenden Männer ab 1938 geht, da geht es dann um Homosexuelle oder wie werden die dann quasi eingeordnet? Wie die Homosexuellen eingeordnet werden? Nee, generell, wer darunter fällt, unter die alleinstehenden Männer. Was sind da die Kriterien? Charakterliche Verwahrlosung, also, okay. Also Kriterien, krudester Art vielleicht auch, tatsächlich Wohnungslosigkeit zum Beispiel. Ja, sozusagen, ich wollte gerade sagen, sozusagen so eine Art Beweglichkeit, aber das ist ja das ist dasselbe wie Wohnungslosigkeit letztendlich. Also Arbeitsunwille sozusagen, auch vielleicht, es gibt in den Akten immer wieder Fälle, wo man sieht, dass Menschen zu oft, laut Vorstellung ihrer Vorgesetzten vielleicht, ihren Arbeitsplatz auch wechselten, auch das. Das war gar nicht so, also dieser Punkt zum Beispiel war gar nicht so typisch auf Männer oder Frauen, das galt für beide, aber trotzdem kann man eben sagen, am Anfang sind eher diese Männer in den Blick geraten, tatsächlich. Und sich, also nochmal die Frage zu den Homosexuellen. Auch da, ja, großes Wirrwarr letztendlich. Zum Teil war diese Kategorie der Asozialen immer auch eine Kategorie, unter der man eben auch Homosexuelle mit erfassen konnte durchaus. Auch in diesen, habe ich ein bisschen versucht zu sagen, in diesem Versorgungsheim Farmsen, da waren nicht nur Frauen, da waren auch Männer. Und da waren sehr viele Menschen, denen man Homosexualität zum Vorwurf machte. Also durchaus ist das eng verknüpft, aber es gab ja immer durchaus noch die homosexuellen Verfolgung als eigener Bereich, die gab es auch noch. Ne? Und das ist so ein bisschen ähnlich, diese Überschneidung wie die Zigeunerverfolgung und asozialen Verfolgung. Das ist immer so nach nationalsozialistischer Logik durchaus getrennte Bereiche gab, aber sich das trotzdem permanent überschnitt durch diese Schwammigkeit der Begrifflichkeiten. Ich weiß nicht, ob es hinreicht. Vielleicht nicht. Ich glaube, du müsstest ein bisschen nach vorne kommen, weil mein Ich wollte noch was fragen, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen? Also das, was du jetzt alles ja beschrieben hast, auch wie diese Behörden umgegangen sind, kann man sich ja schwerlich vorstellen, dass nach Ende des Krieges da nicht eine gewisse Kontinuität vielleicht noch vorgeherrscht hat. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht gab es irgendwelche Paragraphen, die verschwunden sind, aber wahrscheinlich behördlicher Umgang hat sich ja bestimmt nicht komplett plötzlich geändert. Nein und ja, also ne, es kommen noch einige Veranstaltungen, kann ich schon mal sagen. Vielleicht so viel zu dieser Frage. Es gab zum Beispiel auf der Strafgesetzebene, kann man sich Paragraphen angucken, die von 1871 bis in die 70er Jahre dann Bestand hatten, nämlich gegen Arbeitsscheue und sogenannte Müßiggänger. Es ist immer die Frage, wie das sozusagen in der Praxis auch angewendet wurde und da sehe ich schon einen Unterschied. Also in den Forschungen zu den Kontinuitäten, zum Beispiel der Arbeitshäuser, wird immer auch mal wieder erwähnt, dass zunehmend auch weniger eingewiesen wurden nach dem Krieg in den Arbeitshäusern und irgendwann auch, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, sie wenig genutzt wurden und deswegen geschlossen. Da sind aber gar nicht die großen gesellschaftlichen Debatten dahinter, sondern sozusagen so eine leichte Aushöhlung. Was der Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und nach 1945 sicherlich auf jeden Fall ist, ist eben diese diese Möglichkeit der Direkteinweisung der Kriminalpolizei in diverse, also dann in dem Fall in die Konzentrationslager, die es dann nicht mehr gab, aber also dieses vorbei an Strafrecht, an im richterlichen Beschluss in dieser Form, das ist was, wo man nicht von der Kontinuität ausgehen kann. Also da hat sich dann schon sozusagen Recht geändert. Freilich gab es diesen Begriff der Asozialität weiter, er wurde weiter wissenschaftlich auch beforscht und gefühlt, weiter verwendet, aber ich würde sagen, weniger omnipräsent in einem bestimmten Sinne, auch wenn nicht hinterfragt. Also sozusagen, er wurde ja auch in diesen, zum Beispiel in der Entschädigungsgesetzgebung, das ist ja auch immer so ein klassisches Beispiel, wurde er weiterhin verwendet, um abzulehnen, um auf Eigenverschuldung hinzuweisen. Kann ich jetzt was sagen? Was du meinst? Achso, gut. Weil der Verweis auf die Reihe sowieso kam. Also was uns auf jeden Fall so sehr aufgefallen ist, so wichtig das ist, diese Brüche zu markieren, was halt sich auch geändert hat und was keine einfach nur Kontinuität ist. So auffällig ist halt auch sozusagen, dass dieses Bild von es gibt Asoziale und das ist asozial, weiter besteht. Und das passt sich halt so ganz entspannt immer dem an, was gerade quasi benötigt wird. Und dann gibt es wieder diese Mechanismen von, naja, von Ausgrenzung und von Stigmatisierung. Also genau, dann wieder vielleicht der Verweis auf den Flyer, aber das ist uns auf jeden Fall sehr aufgefallen dabei. Sie hatten eben als Stichwort Entschädigungsgesetz genannt. Könnten Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen zum Umfang von Entschädigungen oder sowas? Ich weiß nicht, ob das auch demnächst Thema sein wird, vielleicht aber zwei oder drei Sätze oder ja. Das war ein bisschen Thema schon am Montag. Es gab quasi so einen kleinen verkehrt am Anfang. Zum Umfang von Entschädigung. Für als Asozialverfolgte gab es an sich zu Beginn sehr lange keine Möglichkeit, Entschädigung zu erhalten. Vielleicht antworte ich mal mit einem Beispiel. Also die Frau Naumann, die wir gehört haben, die Unterstützung bekommen hat von dieser Rosel, wie sie nennt, bei ihrem Entschädigungsantrag, die hat einen Antrag gestellt, aber nicht als asozial Verfolgte. Da sie den roten Winkel hatte in Ravensbrück, hat sie auf politische Verfolgung sozusagen bei den Entschädigungsbehörden insistiert, hat darauf verwiesen, dass sie überhaupt nur bezichtigt wurde, mit polnischen Zwangsarbeitern verkehrt zu haben, weil sie sich geweigert hätte, dem BDM beizutreten, und daraus hat sie sozusagen, darüber hat sie begründet, dass sie politisch verfolgt gewesen sei, musste aber das immer wieder begründen bei den Entschädigungsbehörden und hat dann in den 50er Jahren so eine Einmalentschädigung von knapp 3000 D-Mark damals gekriegt, hat dann nochmal in den 60er Jahren nochmal versucht, für ihre gesundheitlichen Folgeschäden, Arbeitsunfähigkeit infolge der Konzentrationslagerhaft, nochmal eine Rente zu bekommen und hat da eine einmalige Abfindung der Stadt Hamburg von 1700 D-Mark bekommen mit der Verpflichtung, nie wieder Forderungen zu stellen. Also vielleicht auch das. Erstens mussten offensichtlich Lücken genutzt werden, weil der Verweis auf die Asozialität galt nicht in der Entschädigungsgesetzgebung. Und dann war ja sozusagen das, wenn man überhaupt, weil Entschädigung zu bekommen war ja überhaupt ein oft sehr langwieriger Prozess für alle NS-Verfolgten, wenn man dann die Chance hatte, Entschädigung überhaupt zu bekommen, handelte es sich zum Teil eben um solche Zahlen. Wir hatten letzte Woche Gesamtzahlen, die, ich kann die nicht nennen, wie viel Entschädigung sie waren, erschreckend gering. Das überrascht nicht. Was ich noch weiß, ist, dass sozusagen aus meiner Beschäftigung mit der Frage wurden, als Zigeunerverfolgte Menschen entschädigt. Da war es ja so, dass immer wieder in den Anträgen von Menschen, die als Zigeuner verfolgt wurden, nicht in den Anträgen, sondern in den Antworten darauf verwiesen wurde, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, und der war am Anfang sehr weit hinten, nämlich 1943, bis zu diesem Zeitpunkt aus Gründen der Kriminalprävention verfolgt wurden. Da operierte man also in der Ablehnung der Entschädigung mit diesem Begriff aus der NS-Zeit, Kriminalprävention, um das abzulehnen, um sozusagen dagegen zu argumentieren, in dem Fall, dass als Zigeuner verfolgte Menschen aus rassistischen Gründen verfolgt worden sind. Und das genügte offensichtlich, dieses, sie wurden aus kriminalpräventiven Gründen verfolgt, um dann ja, keine Entschädigung leisten zu müssen. Sehe ich keine Hände oder gibt es keine? mich würde noch interessieren, was für Möglichkeiten bestanden haben, sich gegen diese Stigmatisierung zu wehren. Sprich, gerade im Zusammenhang mit Denunzierung, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Methodik, sich andersweitig unliebsamer Personen zu entledigen, auch mit der Direktdeportation, ohne Verfahren. Während des NS, ne? Jetzt die Frage. Schwierig, weil woher soll ich diese Informationen kriegen? Ne? Also es ist sozusagen, ich habe die Polizeiakten, dann ist so, ja, hat gesagt, da ist schon was passiert. Da ist es also da wurde schon eine Akte angelegt. Also letztendlich stand ja bei Denunziationsvorwürfen, wie das eben bei Linda Naumann war, mit diesem Vorwurf des Verkehrs mit polnischen Zwangsarbeitern, was übrigens ein sehr oft vorkommender Vorwurf gegenüber jungen Frauen war, stand dann Wort gegen Wort. Und dann hatten Menschen, die als Asoziale denunziert wurden, sicher wenig Chance. Es kam aber durchaus ja darauf an, auf welcher Ebene diese Denunziation liefen. Also es gibt auch einen großen Bereich, gerade auch wenn man sich, wenn man jetzt mal Presse dazu nimmt, also nicht diese personelle 1-zu-1-Denunziation, sondern in der Presse, wo Asozialität in einem größeren Sinne zugewiesen wurde. Das musste nicht immer zur Folge haben, dass jemand verhaftet und deportiert wird, aber es war natürlich ein Stigma, mit dem man irgendwie dann in seiner Nachbarschaft lebte, was die Gefahr wieder potenzierte, nochmal denunziert zu werden oder wie auch immer. Ich kann es nicht bis zum Ende beantworten, inwieweit man sich wehren konnte, aber es war schon, ich denke, zunehmend, gerade dann irgendwie im Kriegskontext, schon ein recht schwerwiegender Vorwurf, wenn er einmal ausgesprochen war. Aber auch das näherte sich sicher durch im Einzelfall durch Gerüchte, Vorwort und so weiter. Ja, ein bisschen unbefriedigende Antwort, aber... Ich habe eine vielleicht recht spezifische Frage. Ich denke, dass Sie auch wahrscheinlich alleinerziehende Frauen mit unehelichen Kindern als asozial galten damals, die, wenn sie dann deportiert wurden, von ihren Kindern getrennt wurden. Ich hätte eine Frage, was mit den Kindern dann passierte und wie leicht es für die Frauen oder wie schwer es für die Frauen war, nach 45 vielleicht das Kind wiederzusehen, weil ja auch nach 45 für sozusagen Sorgerechtspflege und so weiter die Möglichkeit bestand, Eltern von ihren Kindern zu trennen, wenn die Mutter oder die Eltern als unfähig das Kind zu erziehen betrachtet wurden. Für diesen Sachverhalt. Genau, also erste Frage, was passierte mit den Kindern? Die kamen in die Obhut der Fürsorge und den Kindern. Zweite Frage war ja jetzt, ne, wie ist dann nach 45 die Möglichkeit gewesen, weiß ich nicht wirklich, ehrlich gesagt, also fühle ich mich nicht wahnsinnig kompetent, das zu beantworten. Auch da aus den Interviews, eine Geschichte, die mir einfällt, es gab Frauen, die alleinerziehend waren, nicht in die Konzentrationslager deportiert wurden, aber immer wieder zum Beispiel belangt wurden von Behörden, denen auch die Kinder entzogen wurden. Also es gibt ja auch auf dieser Ebene Frauen, die sich schon während des NS durchaus auch bemüht haben, ihre Kinder wiederzubekommen. Also das fängt sozusagen auch nicht erst 45 an, sondern auch vorher, was sehr schwer war, was aber dann zum Beispiel nach 45, was auch einige erzählen, dann möglich war, wenn sie in geordnete eheliche Verhältnisse einliefen, sage ich jetzt mal. Also das erzählen ich, also zwei Interviews, die ich gehört habe, zwei Frauen, die sozusagen auch nach dem Krieg noch Schwierigkeiten hatten mit dem Stigma, das ihnen anhaftete oder diversen Vorwürfen, die beide uneheliche Kinder hatten und dann nach dem Krieg irgendwann geheiratet haben und dann diese Kinder zu sich erst holen konnten, die ihm vorher entzogen worden waren, zum Teil aber auch nach dem Krieg erst entzogen worden waren, also von daher. Aber ja, gesicherte Aussagen, wie vielen Müttern war es möglich, ihre Kinder wiederzusehen, kann ich nicht treffen. Ich weiß nicht mehr. Soweit ich weiß, war das ja jetzt nicht so, dass alle, die als asozial stigmatisiert wurden, auch in ein KZ kamen. Sondern, wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch eine ganze Palette von Maßnahmen im Vorfeld, wo ganz unterschiedliche Akteure oder Institutionen auch beteiligt waren. Könntest du dazu noch ein bisschen was erzählen? Genau, dann habe ich noch einen schlauen Zettel. Ich hatte ja schon so ein bisschen verschiedene Institutionen erwähnt, die Personen durchlaufen konnten, nicht mussten, aber viele auch durchlaufen haben, bevor sie in Konzentrationslager kamen oder überhaupt durchlaufen haben, ohne in Konzentrationslager zu kommen. Und das ist sozusagen auch was, was dieses Thema nochmal unwahrscheinlich breit macht, weil es wahnsinnig viele Institutionen gab, die sozusagen für die, ja, in gewisser Weise auch Inhaftierung oder für das Festhalten von als asozial Verfolgten ja, als zuständig erachtet wurden. Zum einen waren das Arbeiterkolonien. Arbeiterkolonien gab es schon seit der Jahrhundertwende. Sollten arbeitslustige und arbeitsfähige Männer unterstützen und arbeitsscheuen Männern, das richtet sich vor allem auf Männer, jede Entschuldigung abschneiden, dass sie keine Arbeit hätten und keine Möglichkeit hätten, auch in Arbeit zu treten. Es gab in Hamburg zum Beispiel so eine Arbeiterkolonie, die sehr, sehr früh schon in ihrer Satzung sich auf diese Formulierung aus der christlichen Moral bezog, dass wer nicht arbeite, auch nicht essen solle und dementsprechend. Und das ist eine Formulierung, die sich bis in die 70er Jahre in der Satzung der Hamburger Arbeiterkolonie gehalten hat. Also man sozusagen, es war eine permanente ja, Einweisung in, oder man konnte sich auch selbst einweisen sozusagen in der Arbeiterkolonie. Im Nationalsozialismus hießen die Arbeitskolonien und dort leben und arbeiten. Dann gab es Arbeitshäuser. Arbeitshäuser gab es auch bereits im Kaiserreich, also gab es auch schon vorher, aber im Kaiserreich erlebten sie in Deutschland einen recht großen Boom. Da wurden sehr viele im Deutschen Reich errichtet. Das waren kurz gesagt Institutionen für einen Freiheitsentzug mit Arbeitszwang, der sich an eine normale Haftstrafe anschließen konnte als korrektionelle Nachhaft, wie es hieß, sozusagen mit der Idee, noch bis zu 2 Jahren in Arbeitshäuser, also nach dem Kaiserreich bis zu 2 Jahren in Arbeitshäuser einweisen zu können, Menschen dadurch Arbeit ja, erziehen zu können, war die Idee. Im Nationalsozialismus wurde erstens diese Zeit auf unbestimmte Zeit ausgedehnt, also nicht mehr nur bis zu 2 Jahren. Und auch in den Arbeitshäusern muss man sehen, dass sich im Nationalsozialismus da auch so in der Zielsetzung eine Radikalisierung beobachten lässt. Also dass es vielleicht, dass sich da auch so diese Ideen von Erziehung durch Arbeit ja, zunehmend verliefen und auch in den Arbeitshäusern, nicht nur in den Konzentrationslagern, die Idee der Vernichtung durch Arbeit durchaus eine größere Rolle mit der Zeit spielte. Arbeitserziehungslager hatte ich noch genannt, die gab es seit 1940, initiiert von regionalen Gestapo-Stellen und einzelnen Firmen, verwaltet von der Gestapo, deren propagiertes Ziel war es, die Arbeitsdisziplin von deutschen und ausländischen Arbeitskräften zu sichern. Gründe für die Einweisung in solche Arbeitserziehungslager war zum Beispiel sowas wie Arbeitsbummelei und unbefugtes Verlassen des Arbeitsplatzes, zu spät kommen. Langsames Arbeiten. Für viele Häftlinge waren die Arbeitserziehungslager, wenn sie die überlebten, sehr, sehr oft Durchgangslager in die Konzentrationslager. Und dann hatte ich noch erwähnt, diese sogenannten Jugendschutzlager, auch das ist ein recht euphemistischer Begriff, was letztendlich zentrale Konzentrationslager für Jugendliche war. Seit 1940 war das das KZ Moring für junge Männer und ab 1942 dann das KZ in Uckermark für Frauen zwischen ungefähr 14 und 25. Auch da waren für die Einweisung oft ähnliche Gründe, also sozusagen zum Teil immer auch dieser Generalvorwurf der Asozialität, aber auch sowas wie Arbeitsbummelei, Sabotage, widerständiges Verhalten am Arbeitsplatz, aber auch sowas wie Fehlverhalten im Sexualleben, Einweisungsgrund. Genau. Darf ich kurz? Genau, ich wollte die Chance nutzen, darauf zu verweisen, dass wir am 29. Mai eine Fahrradtour machen im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe zum Arbeitserziehungslager Wilhelmsburg und am 4. Juni nach Ravensbrück und Uckermark fahren mit dem Bus, wo ihr natürlich gerne anmelden könnt. Und weil es schon 10 ist, am liebsten würde ich schließen, außer es ist eine richtig brennend wichtige Frage noch, die würde ich dann auch noch annehmen vielleicht. Doch noch mal ganz. Willst du das haben? Nein, sag doch nochmal, was um die Kontinuitäten geht. Also mir wurde gesagt, ich soll sagen, wann es um die Kontinuitäten geht. Die ganze Zeit geht es um die Kontinuitäten. Am 19., was ich schon am Anfang kurz erwähnt hatte, in der Flora zu Kontinuitäten in der DDR. Und ich muss selber spicken. zum Beispiel am 10. Mai geht es dann um die frühe BRD, mit einem Vortrag mit dem Titel Normalisierung und Nichtarbeit, Hippies, Gammler und Langhaarige in den 1960ern. Genau, und so zieht sich das dann so weiter. Ich hoffe, dass hier überall Flyer rumliegen, also nehmt die einfach mit. Gibt es noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Ja. Dann geht es um die Analyse der heutigen Situation. Also wo nicht mehr der Begriff asozial verwendet wird, wo aber immer noch verfolgt, stigmatisiert, diskriminiert wird, allerdings mit anderen Begriffen. Also wir haben tatsächlich in der Form jetzt keine Veranstaltung zu Hartz IV. Wir haben trotzdem eine Veranstaltung zu Aktualitätsbezügen, aber in einer ganz anderen Form. Und zwar eher um so diese Positivaneignung des Begriffs asozial, um den, was wir Hype nennen, ums Asoziale, alle wollen so ein bisschen asozial sein, wollen prollig sein, gibt es eine Ermächtigung oder vielleicht auch eine Aneignung. Diese Veranstaltung bildet auch den Abschluss unserer Reihe. Wann ist die? Am 6. Juni, genau. Das ist eigentlich so unsere Veranstaltung zur Gegenwart. Alles andere muss vielleicht noch nachgeholt werden, also bin ich aufgefordert. Okay? Aber wir haben noch eine Veranstaltung zum Thema Obdachlosenhaus. Stimmt. Vielleicht das auch kurz über das Mikro dann. Am 18. Mai in Harburg. Noch was von dir? Ja. Dann bedanke ich mich.